Ja, all right, lass uns für Roland beten. Jesus, ich danke dir, Frau Roland. Ich danke dir, dass er hier ist, dass er begeistert von dir ist, Jesus. Ich danke dir, dass du diese Themen schön in sein Herzen vorbereitet hast. Und ich bitte, dass du vorbereitest jetzt unser Herzen, dein Wort heute Morgen zu hören, Jesus. Heiliger Geist, ich bitte, dass du ihm leitest, dass du ihm Mut gibst, dass du ihm Freiheiten, Freiheit schenkst, Jesus. Ich danke dir für diese Zeit. Wir lieben Roland und wir danken dir für seine Gaben, seinen Dienst hier bei Reset. Und Jesus, einfach bleib bei uns. Wir wollen mehr und mehr wie du sein. In deinem Namen. Amen. Okay, guten Morgen auch nochmal von mir. Herzlich willkommen. Mein Name ist Roland Nagel, wie Ben schon gesagt hat. Und wir beschäftigen uns heute das letzte Mal mit unserer Predigtserie Berufen zum Alltag. Und ich werde heute zum Thema sprechen, Christsein im Job. Für mich eine wahnsinnige Herausforderung, das Thema vorzubereiten, weil ich auch berufstätig bin und zu Hause ziemlich viel um die Ohren hatte. Und immer wieder irgendwie versuchen musste, Zeit zu finden für diese Predigtvorbereitung. Aber das ist eigentlich auch genau schon das Thema, Christsein im Job, Zeitmanagement, sich Zeit zu nehmen für die wichtigen Dinge des Lebens, zu entscheiden, was ist wichtig im Leben, wo mache ich Prioritäten, wo opfere ich mich auf im Beruf, wo bin ich in der Gemeinde aktiv, wo will Gott mich haben, alles das hängt ja irgendwo zusammen. Ja, kurz zu mir vielleicht, ganz wichtig vielleicht für das Thema, damit ihr auch wisst, was ich so mache in meinem Berufsalltag. Ich selber bin gelernter Kaufmann in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft. Das heißt, ich arbeite in einer kleinen Firma selbstständig. Mein Vater hat die Firma vor langer Zeit gegründet. Wir vermieten Wohnungen in Berlin und da geht es um die Vermietung von Wohnungen in verschiedensten Bezirken, um die Sanierung von Wohnungen, Gebäuden, die ganze Instandhaltung. Dafür bin ich zuständig. Eigentlich alles. Ich bin eigentlich für alles zuständig. Also ich sitze teilweise im Büro, mache irgendwelche Kalkulationen oder Abrechnungen oder kündige irgendwelche Mieter oder irgendwelche gerichtlichen Verfahren. Ja, auch als Christ muss man solche Sachen leider machen. Und ab und zu bin ich auch unterwegs mit dem Koffer und schwinge die Kreissäge oder bin auf dem Gerüst oder am Malern auch manchmal, je nachdem. Also es kommt alles Mögliche vor. Es kann sein, dass ich morgens bei der Bank ganz fein gekleidet sitze und über irgendwelche Darlehenskonditionen verhandle oder rede und am Nachmittag irgendwo bei einem Mieter ein Gespräch habe über sein WC, was er erneuert haben will, oder mit dem Hausmeister telefoniere, wie er die Heizung streichen soll und wie er es nicht machen soll. Und alles das halt, was mit Hausverwaltung einfach zu tun hat. Ganz bunt. Ja, Christsein im Job. Ich weiß nicht, wie oft ich bei der Predigtvorbereitung zu Christine, meine Frau, zu ihr gesagt habe, das Thema ist echt eine Herausforderung. Wie soll ich denn in meinem Job Christ sein? Das ist echt so schwierig. Ja? Ich meine, was machst du, wenn du einen Mieter hast, der 3 Monate seine Miete nicht bezahlt? Du musst ihn ja kündigen. Oder wenn du irgendwie in eine Wohnung kommst, ich komme manchmal in Wohnungen und da treffe ich wirklich ganz heftige Fälle, weißt du, wo deine Füße fast schon am Fußboden kleben bleiben, weil überhaupt nicht sauber ist. Oder ich sehe wirklich auch manchmal Not bei den Leuten zu Hause. Also ganz schöne Geschichten, ganz schreckliche Geschichten manchmal auch. Und wie verhalte ich mich als Christ? Es ist manchmal ganz schwierig, manchmal auch einfach nicht die Zeit zu haben, vielleicht für die Leute ein gutes Wort zu haben. Wisst ihr, es ist so leicht, am Freitag im Hauskreis oder in der Gemeinde mit Leuten über Jesus zu sprechen. Aber wenn du dann im Alltag da bist und du kennst die Person eigentlich fast gar nicht, aber du siehst, hier ist Not, und dann den Übergang zu finden, den von Gott zu erzählen, aber gleichzeitig zu kündigen, das ist nicht leicht. Ja? Also bei mir im Job ist das wirklich eine ganz große Herausforderung. Aber ich möchte auch Zeugnis geben, auch bei mir gibt es Lichtblicke im Alltag. Lichtblicke, wo ich Gott verherrlichen kann, wo ich auch den Glauben bezeugen kann, auch vielleicht durch meine Art und Weise, wie ich manches vielleicht auch manchmal anders machen kann, wo ich die Möglichkeit habe. Aber ich glaube, wer berufstätig ist, der weiß es auch ganz genau, dass man oft gar nicht diese Möglichkeit hat, dass er manchmal auch die Finger, die Hände ja gebunden sind. Man will eigentlich helfen, man will eigentlich auch Gott verherrlichen in seinem Job, aber man hat manchmal auch nicht die Möglichkeit, sei es durch das System, in dem wir arbeiten, oder durch den schwierigen Chef, der manches von uns verlangt, was wir tun müssen einfach, oder durch den Zeitdruck oder was auch immer. Aber heute soll die Predigt uns einfach ermutigen, Lücken zu finden, Türen zu finden, wirklich zu gucken, wo kann Gott uns in unserem Job benutzen, wo sind Türen offen. Das können wir vielleicht nicht, wir können nicht 8 Stunden am Tag evangelisieren, aber bitte, Zu schnell? Okay, ich habe noch 9 Seiten hier, deswegen, ja. Ich muss manches streichen. Okay. Okay. Brauchen wir English Translation? Nee. Okay, also wir können in unseren 8 Stunden natürlich nicht evangelisieren, ne, von in denen wir arbeiten, aber Lücken zu finden, offene Türen zu finden, von Jesus zu reden, zu predigen. Wir werden ein Zeugnis hören von Sabine, was sie in ihrem Job erlebt hat. Freue ich mich drauf. Ich habe mir 3 Punkte rausgesucht zu diesem Thema. Der erste Punkt heißt 24 Hours Open. Christ für immer und überall. Da soll es eher nochmal um das allgemeine Thema gehen, wie wir Christ einfach zu jeder Zeit leben können. Wie Gott auch mit uns zu jeder Zeit, 24 Stunden am Tag, mit uns dabei sein will, in jeder Situation. Der zweite Punkt wird dann wirklich um den Job gehen, Christ sein im Job. Und zum Schluss ein Hymnus auf unseren Herrn, ein Hymnus auf Jesus, Jesus lieben für immer und überall. Unser Christsein beschränkt sich ja nicht nur auf diese Räume. Unser Christsein beschränkt sich nicht nur auf bestimmte Uhrzeiten, christliche Termine, Live-Groups, Lobpreisvorbereitung. Unser Christsein ist den ganzen Tag, 7 Tage die Woche, immer. Immer auf Empfang für Gott und Gott will immer mit uns dabei sein. Ich habe letztens einen interessanten Fernsehbericht gesehen im ARD, Weltspiegel, und da haben sie berichtet von einem Dorf in Polen, Pilsch heißt das, an der tschechischen Grenze, und das liegt in einer Talsenke, 700 Einwohner. Und das Problem in diesem Dorf ist, dass sie keinen guten Handyempfang haben, quasi gar keinen Handyempfang. Dazu muss man wissen, dass in Polen ein Festnetzanschluss viel, viel teurer ist im Vergleich zur Nutzung eines Handys. Und deswegen haben die meisten polnischen Mitbürger ein Handy mit Prepaid-Karte. Und wenn sie da in diesem Dorf sind, ist das natürlich ganz schlecht, weil sie keinen Handyempfang haben. Aber sie haben einen Trick. Sie gehen, wenn sie telefonieren möchten, zum Friedhof. Der liegt nämlich auf einem Hügel. Und da können sie dann telefonieren. Ja, die Netzbetreiber sparen sich leider einen zusätzlichen Mast, den aufzubauen. Ja, und so wandert dann einmal am Tag das halbe Dorf zu diesem Friedhof und da wird dann telefoniert. Ne? Ziemlich ungünstig eigentlich. Ich weiß nicht, was die machen, wenn die mal einen Krankenwagen rufen müssen oder ein Notfall ist. Dann muss man schnell zum Friedhof laufen. Vielleicht ist es dann auch schon zu spät. Kann man fast gleich da bleiben. Aber das mal so als Bild, ja. Kein Netzempfang. Ein Handy ist gebaut worden, um Empfang zu haben. Immer, überall, jederzeit. Zum Telefonieren, ich weiß. Man macht heutzutage auch viele andere Sachen damit, aber eigentlich konstruiert zum Telefonieren, damit du einfach bereit bist. Ja? Und auf diesem Hügel, da können die Leute telefonieren. Und ich glaube, unser Christsein ist manchmal ähnlich. Wir sind sonntags so, gehen wir auf diesen Hügel, auf diesen Berg, wir sind im Lobpreis, wir preisen Gott, wir sind erfüllt, unsere Gedanken sind auch wirklich auf Jesus ausgerichtet und wir tanken auf. Und dann gehen wir von diesem Hügel, von dem Berg der Verklärung ins Tal der Bewährung. Am Montag geht es dann wieder los und das sei heute unser Gebet, dass wir auch am Montag offen sind für Jesus, dass wir uns bewusst werden, dass Gott uns wirklich allumfassend beeinflussen möchte, dass er allumfassend mit uns leben möchte, auch wenn du irgendeinen ganz langweiligen Job machst, egal was du machst. Gott möchte nicht nur jetzt hier zu uns sprechen, er möchte immer zu uns sprechen. Und manchmal haben wir als Christen, glaube ich, so dieses ganz unbewusste Verständnis, dass wir sagen, ja, es gibt so diese 2 Welten. Das sagen wir natürlich nicht. Wir wissen, Gott ist immer bei uns, aber dass wir unser Leben so in 2 Hälften aufteilen. Es gibt so diesen christlichen Bereich und es gibt diesen normal weltlichen Bereich. Und dass wir dann so ein bisschen umschalten, oft ganz unbewusst. Und das passiert auch ganz schnell, wenn wir irgendwie im Job sind und wir konzentrieren uns auf die weltlichen Dinge. Und das ist auch richtig so. Aber dann sind unsere Antennen echt manchmal gar nicht so für Gott offen. Und ich kann von Glück sagen, dass ich selbstständig bin, dass ich in meinem Büro auch Zeit habe. Ich kann mir die Zeit selbst einteilen. Und das ist möglich für mich, dass ich dann auch beten kann. Manchmal, wenn ich irgendjemanden anrufe oder eine schwierige Aufgabe habe, kann ich vorher beten und so. Manche haben diese Möglichkeit vielleicht nicht. Aber diese Lücken zu suchen in deinem Alltag, darum soll es gehen. Dass wir da einfach keine Trennung machen zwischen Sonntag und Montag. Ja, wie bekommen wir das Reich Gottes nach da draußen? Zum ersten Punkt, 24 Stunden geöffnet, Christ für immer und überall. Wie schon gesagt, wir haben manchmal so das Gefühl, dass wir mal mehr so in der christlichen Welt uns bewegen, dann wieder in der weltlichen Welt und passen uns mal so der einen Seite an, dann mal wieder so der anderen Seite und schwanken so in der Woche hin und her. Und ich habe uns eine Statistik mitgebracht und wir haben das Gefühl, dass unser Christsein manchmal so aussehen kann, so heute sind wir noch erfüllt, ja, wir sind zusammen, wir sind als Christen zusammen, wir verstehen uns, wir verstehen unsere Sprache. Und wenn du morgen auf der Uni bist oder im Job und du bist vielleicht der einzige Christ und dein Job, dein Chef, der ist richtig schlecht drauf und der macht dir Druck, dann vergisst du das alles wieder und du hast den Eindruck, dass dein Tank total leer ist. Ja, am Dienstag, da telefonierst du vielleicht nochmal mit einer Schwester oder mit einem Bruder, da geht dir wieder besser und das geht so hin und her. Freitag, da ist wieder Hauskreis, also bei uns ist Freitag immer Hauskreis, tankt man wieder auf. Aber das ist falsch, deswegen auch die Überschrift, voll falsch. Und ich habe überlegt, wie ist es richtig? Aber es gibt, glaube ich, keine Statistik oder Kurve, in der man darstellen könnte, wie es denn richtig ist. Ich kann nur sagen, dass Jesus wirklich uns 100% haben will. Dass Jesus unser Leben allumfassend haben möchte. Dass er uns allumfassend segnen möchte. Dass er deinen Alltag beeinflussen möchte. Dein Denken. Und dass er auch morgen früh bei dir sein wird. Und heute Nacht. Und ob du um 3 Uhr nachts aufstehst und zum Klo gehst oder egal was du machst. Also das ist Gottes Intention, uns ganz zu lieben. Auch wenn wir nicht im Lobpreis sind. Und unser Denken so zu beeinflussen. Wow, ich bin jetzt auf Seite 2. Gut, gut. Ja, das lasse ich weg. Zu jedem Punkt habe ich mir mindestens einen Bibeltext rausgesucht. Zum ersten Punkt 2. Korinther 2,14. Einmal aus der Elberfelder Übersetzung. Gott aber sei Dank, der uns alle Zeit im Triumphzug umherführt in Christus und den Geruch seiner Erkenntnis an jedem Ort durch uns offenbart. Eine einfachere Übersetzung. Ich danke Gott, dass er mich immer im Triumphzug von Christus mitführt und seine rettende Botschaft durch mich an allen Orten bekannt macht, wie einen Wohlgeruch, der sich ausbreitet. Das zu unserem ersten Punkt. Zwei Aspekte. Alle Zeit, überall oder immer an allen Orten. Paulus sagt, immer, überall im Triumphzug mit Jesus. Ich weiß nicht, wer das von uns behaupten kann, dass er immer und überall im Triumphzug mit Jesus durch die Woche geht. Soweit bin ich noch nicht. Aber es zeigt mir, dass es möglich ist. Und das war Paulus seine Lebenspraxis. Immer, überall, mit voller Kraft voraus, mit Jesus. Ja? Ob du morgen in der Teeküche bist oder in der BVG sitzt, mit dem Bus fährst, es ist möglich, Jesus überall mit hinzunehmen. Jetzt kann man sagen, ja, Paulus, der hat es leicht gehabt. Der war ja auch vollzeitlicher Missionar. Aber wenn wir genauer recherchieren, finden wir zum Beispiel auch, dass Paulus berufstätig war. Auch Paulus war nicht nur Pharisäer, sondern wir lesen in Apostelgeschichte 18, dass er Zeltmacher war. Paulus war Zeltmacher von Berufswegen und hat während der Missionsreisen seinen Lebensunterhalt mit diesem Handwerk verdient. Das heißt, er hat gleichzeitig gearbeitet und gleichzeitig missioniert und die Botschaft von Jesus verkündigt. Also ein cooles Beispiel, wie man Job und Verkündigung auch miteinander verschmelzen kann. Wie sieht unser deutscher christlicher Wochenplan aus? Ich habe es mal so ganz pauschal gemacht. Wir haben ja auch alle ganz verschiedene Arbeitszeiten. Manche arbeiten ja weniger, manche mehr. Aber so ganz durchschnittlich vielleicht Arbeit. Du bist also 5-mal die Woche 8 Stunden unterwegs. Und dann bist du einmal im Gottesdienst, dann treffen wir uns zum Hauskreis, hast vielleicht noch ein Hobby und Familie will auch irgendwie versorgt werden. Und wir schlafen auch sehr viel, also 8 Stunden brauche ich schon. Manche schlafen weniger, aber was mir aufgefallen ist, wir verbringen total viel Zeit mit ganz normalen Dingen. Unser Leben ist voller Normalität, voll ohne Sonntag. Das Jahr hat 365 Tage und davon haben wir 52 Sonntage. In Berlin haben wir in diesem Jahr, wir haben ja nicht viele Feiertage, ne? In Berlin haben wir 2011 9 gesetzliche Feiertage und auch davon sind 2 Feiertage auch wieder ein Sonntag. Das heißt, meiste Zeit unseres Lebens Alltag. Deswegen auch die Serie, die wir gewählt haben, Berufen zum Alltag, weil wir einfach so viel Zeit in unserem Alltag verbringen. Es ist egal, ob du Sonntagmorgen vor deinem Pastor stehst oder Montag vor deinem Chef. Jesus ist überall im Alltag dabei. Und warum fällt es uns manchmal so schwer, den Glauben im Alltag auszuleben, in diesen Unterschieden zu leben? Ich glaube, es gibt 1000 Gründe. Ein mir plausibel erscheinender Grund ist, dass da draußen ganz andere Gesetze herrschen als in unserer Kultur im Reich Gottes. Ben hat ja letzte Woche über Kultur gesprochen, über die Stadt. Und mir ist aufgefallen, dass wir als Christen eine ganz andere Kultur leben, als die Kultur in unserer Stadt, als die Kultur, die Welt kennt. Gott hat ganz andere Maßstäbe, als die Welt sie hat. Gottes Maßstäbe sind Liebe, Güte, Barmherzigkeit, Vergebung, Wahrheit, Gerechtigkeit. Das sind Werte, die in unserem Job oftmals zu kurz kommen. Und deswegen ist es so schwierig, wenn wir diese Werte eigentlich leben wollen, aber die in unserem Job, in unserem Kollegenkreis gar nicht gelebt werden, sich da so durchzusetzen, da ein Licht zu sein, das ist, glaube ich, die Herausforderung. Weil wir eigentlich wie in 2 Ländern leben. Wir leben einmal in einem Land Gottes, in einem Reich Gottes und gleichzeitig im Land dieser Welt. Aber Gott möchte, dass wir seine Kultur hineinbringen in dieses Land, hineinbringen auch in die Welt, hineinbringen in die Stadt, in unseren Job, zu unseren Kollegen, zu unseren Freunden. Und ich möchte da gar nicht so diesen Druck aufbauen oder irgendwie diese Schiene fahren. Ja, je christlicher, je moralischer wir leben, desto besser sind wir Zeugnis. Das habe ich früher oft versucht, so als Jugendlicher, als ich Christ war, so zu leben, denen so ein gutes Zeugnis zu sein, indem ich immer alles richtig mache. Das zog irgendwie eher nicht. Ich glaube, dass es wichtig für die Menschen ist, dass sie sehen, dass wir es ernst meinen, dass wir authentisch sind, dass wir ein authentisches Christsein leben, dass sie sehen, dass wir auch Fehler machen, dass wir fallen. Aber dass sie einfach diesen Kern erkennen, diesen Kern des Evangeliums, dass Gott Liebe ist und dass wir geprägt sind von seiner Liebe. Dass wir einfach authentisch sind und dass du nicht enttäuscht bist, wenn du immer wieder fällst, wenn du es nicht immer schaffst, im Job so dein Christsein zu leben, sondern die Leute, die merken das ganz schnell, dass du Christ bist. Und dann schauen sie. Und das ist nicht schlimm, wenn wir dann Fehler machen, aber es ist wichtig, dass wir ihnen zeigen, dass wir von dieser Sache überzeugt sind. Und wer offen ist, der sucht dann auch das Gespräch. Wie können wir Gott verherrlichen in unserem Job, Hobbys, Familie, Kindern, bei unseren Kindern? Der zweite Punkt, jetzt geht es um den Job, Christsein im Job. Das Statement aus der Bibel habe ich aus dem Alten Testament herausgenommen. Und da sagt Gott im 2. Buch Mose 23, Vers 12, 6 Tage sollst du deine Arbeit verrichten, aber am 7. Tag sollst du ruhen, damit dein Rind und dein Esel ausruhen und der Sohn deiner Magd und der Fremde Atem schöpfen. So komisch oder so seltsam, wie es dir vielleicht erscheint. Aber Arbeit, so interpretiere ich das mal, ist eine von Gott gegebene Ordnung. Eine Erfindung Gottes. Klar, der Schwerpunkt in diesem Vers ist, denke ich, schon auf das Ausruhen, auf den Sabbat, auf den 7. Tag. Aber er setzt ja wie selbstverständlich voraus, dass man vorher 6 Tage arbeitet. Also Arbeit als eine von Gott geschaffene Ordnung. Und deswegen auch nicht als gering zu schätzen oder unwichtig oder als lästige Nebensache, sondern ein Ort, wo wir auch mit Gott leben können. Gott selbst hat in der Schöpfungsgeschichte, lesen wir, als er die Erde geschaffen hat, 6 Tage gearbeitet und am 7. Tag geruht. Ein wunderbares Beispiel, Gott selbst. Oder sein Sohn, Jesus Christus, kam auf diese Erde und was hat er gemacht? Bevor er 3 Jahre lang wirksam war als der Messias, er hat gearbeitet. Er war aber nicht Schriftgelehrter. Er war auch nicht Priester im Tempel oder irgendein Pharisäer. Er hat Zimmermann gelernt, weil Josef, sein Vater, Zimmermann war. Also Jesus als Beispiel, als eine arbeitende Person. Jesus im Job. Jesus wusste, wie es ist, zu schwitzen. Jesus wusste, wie es ist, die dicken Balken zu tragen, einen Dachstuhl zu zimmern. Und damals gab es ja auch noch keine elektrischen Hobel oder Kettensägen oder das alles. Vielleicht hat er auch manchmal mit nervigen Kunden zu tun gehabt. Also Jesus war sich nicht zu schade, also Gott selbst war sich nicht zu schade, in unsere Welt zu kommen und hier ganz normal handwerklich zu arbeiten. Interessant. Unsere Arbeit ist für Gott nicht uninteressant. Und in Kolosser 3, Vers 23 lesen wir hierzu, dass Gott uns ermutigt, unsere Arbeit gut zu machen. Was ihr auch tut, arbeitet von Herzen als dem Herrn und nicht den Menschen. Was heißt das anderes als das, wenn du morgen im Büro sitzt und du machst deine Kalkulation, du kannst das zur Ehre Gottes tun. Warum? Weil du ein Mensch bist, der von Gott geliebt ist. Ein Mensch bist, der ausgestattet ist mit Fähigkeiten, mit Talenten. Und was du tust, kannst du zur Ehre Gottes tun. Auch wenn du in diesem Moment vielleicht nicht das Wort Jesus in den Mund nimmst. Aber du kannst treu sein. Du kannst gehorsam sein. Du kannst deinen Beruf machen und ihn mit Freude machen. Vielleicht auch im Unterschied zu deinen Kollegen. Wir können als Christ Zeugnis sein. Und ich habe ja schon gerade gesagt, da gibt es diese Gesetze der Welt und die Gesetze Gottes, Reich Gottes Kultur und weltliche Kultur. Und ich habe mir so ein paar Herausforderungen aufgeschrieben, die wir im Job haben. Da sind 8 Faktoren, die mir eingefallen sind. Vielleicht fällt euch noch mehr ein. Das sind ja die Dinge, mit denen wir da täglich zu tun haben im Beruf. Die Überforderung und der Druck, die uns den Sinn so verblenden können, die uns so viel Kraft nehmen können, dass wir wirklich abends nur noch irgendwie um 18 Uhr nach Hause kommen und wir möchten uns vielleicht hinsetzen, Gottes Wort lesen, wir möchten es, aber wir schaffen es einfach nicht mehr, weil wir einfach nur noch platt sind, ausgelutscht sind, müde sind. Die Unterforderung kann genauso gefährlich sein, dass du total gefrustet bist von deiner Arbeit, weil sie dir einfach zu einfach ist oder zu wenig oder dich überhaupt nicht fordert und du dich überhaupt nicht damit identifizieren kannst. Das Zeitmanagement, ich sagte schon, für mich war es in den letzten 3 Wochen ultra schwierig, mich abends hinzusetzen und dann die Predigt vorzubereiten. Ich musste mir die Zeit wirklich abschneiden und nehmen. Und ja, wie oft war es so? Ich kam nach Hause und vor 10 Tagen zum Beispiel, ich komme nach Hause völlig geplättet. Dann fährt man noch durch den aggressiven Straßendschungel von Berlin, wird man noch so völlig angenervt, kommst nach Hause und dann Abendbrot essen, Diskussion mit der Frau vielleicht noch. So, dann sitzt du dich ja hin, 8 Uhr, vollkommen ausgelutscht. So, und wie oft habe ich zu Christine gesagt, und ich soll jetzt Predigt vorbereiten. Ich fühle mich so ungeistlich. Ja, und dann machst du den Laptop auf und Gott ist gnädig und Gott gibt dir Gedanken und er muss es tun. Aber es ist eine Herausforderung, Zeitmanagement. Oder die schwierigen Vorgesetzten, die Kollegen. Kann ich auch ein Lied von singen, mache ich jetzt aber nicht. Die Moral, auch bei mir immer ein ganz großes Thema in der Hausverwaltung. Andi, du bist ja auch in der Hausverwaltung tätig, kannst du vielleicht auch bestätigen. Also bei mir ist es jedenfalls so, Ehrlichkeit und Lüge. Es ist ja einfach, hier in der Gemeinde so dieses Thema zu leben. Aber wenn du in einem System steckst im Job und es werden Dinge von dir erwartet, oder bei mir ist es vielleicht noch einfacher, weil ich selbstständig bin, aber ich habe ganz oft die Möglichkeit, Dinge unehrlich zu tun oder den einfachen, aber eigentlich nicht ganz richtigen Weg zu gehen oder den umständlichen, meistens ist es umständlicher, die Wahrheit zu tun, die Gerechtigkeit zu tun. Das ist auch immer wieder eine Herausforderung. Und da Gottes Kraft zu erfahren, dass wir dann uns doch für das Richtige entscheiden. Viele leben in Unsicherheiten, haben nur noch Zeitverträge oder schwierige Wirtschaftslagen. Oder die Arbeitszeiten lutschen dich aus. Vielleicht sind heute einige Leute ja auch gar nicht da, weil sie gerade arbeiten müssen. Oder können nicht zu Hauskreisen kommen. Oder zu wenig Geld. Ich wollte erst schreiben, zu viel Geld verdienen. Könnte auch ein Problem sein. Aber ich glaube, das ist eigentlich kein Problem. Kann man ja der Gemeinde geben. Okay. Aber dass du arbeitest und du bist permanent, arbeitest viel, du gibst viel von dir, aber du verdienst eigentlich viel zu wenig und du wirst ausgenutzt und dann nicht gefrustet zu sein, dann seine Arbeit nach Kolosser 3 fröhlich zu tun, das ist eine Herausforderung. Ich möchte aber auch die ansprechen, die arbeitslos sind. Ich glaube, dass es auch genauso eine Herausforderung ist, sein Christsein in der Arbeitslosigkeit zu leben. Da habe ich jetzt nicht so viele Punkte. Sinn und Identifizierung. Gerade bei uns Männern ist das immer wichtig, dass wir uns auch ein bisschen irgendwo über den Job identifizieren möchten. Auch da Zeitmanagement. Was machst du mit der ganzen Zeit? Die Unsicherheit, einen Job zu kriegen. Auch da das Geld, was immer zu wenig ist. Also das sind so diese weltlichen Herausforderungen, die irgendwie gar nichts mit Jesus zu tun haben, glauben wir. Wo Gott aber eigentlich auch wirken möchte. Wo Gott uns helfen möchte, dass wir nicht ins Burnout kommen. Wo Gott uns warnen möchte, dass wir nicht die Lüge tun. Wo Gott uns helfen möchte, dass wir die Wahrheit leben. Wo Gott uns Mut machen möchte, irgendwie auch gerade zu gehen. Oder wo Gott uns auch zeigen möchte, was sind unsere Prioritäten im Zeitmanagement. Was ist wichtig, was sollen wir lassen? Das alles mit Jesus zu gestalten, das ist die Herausforderung. Ja, meine Ermutigung an euch ist, werde kreativ in deinem Job, in deinem Umfeld und versuche, Lücken zu finden, offene Türen zu finden, Menschen zu entdecken, die offen für Gott sind oder Türen zu öffnen, wo du Gutes tun kannst im christlichen Sinne. Ich habe gemerkt bei der Predigtvorbereitung, dass ich das viel zu wenig tue, aber dass ich eigentlich sehr viele Möglichkeiten hätte und habe mal nachgedacht, wo es Sinn machte. Da konnte ich zum Beispiel einem Mieter eine größere Schuldensumme erlassen. Das kann man natürlich jetzt nicht immer machen, das ist ja nicht mein Job, aber wo es Sinn gemacht hatte, vielleicht aus christlichem Gedankengut, dass es weitergeht, die Schulden zu erlassen. Oder ich werde am Dienstag einen Mietvertrag mit einem todkranken jungen Menschen machen. Und wenn ich nach den Gesetzen dieser Welt leben würde, würde ich diesen Mietvertrag nicht machen, weil er nicht die Voraussetzung für die Wohnung hat. Wo ich sagen würde, es geht nicht. Das ist zu unsicher alles mit ihm. Und er wird die Wohnung auch zu einem Vorzugspreis bekommen. Das ist nicht unbedingt nur christlich, das ist vielleicht auch menschlich. Aber wenn wir nach den Maßstäben dieser Welt entscheiden, dann würden wir sagen, nee, das geht nicht, wir müssen die Miete zack, Obergrenze, wir müssen genug verdienen, wir müssen das ausreizen. Und da habe ich zum Beispiel mal die Möglichkeit zu entscheiden, dass es anders geht. Oder mal ein christliches Buch mit auf die Arbeit zu bringen. Will ja nicht jeder haben, aber ich habe es meinem Hausmeister gegeben. So, ich glaube, der hat es nicht gelesen, aber sein Nachbar, der wollte es dann gleich haben, als er mitgekriegt. Ja, Herr Nagel hat ihm ein Buch gegeben, das will ich aber auch mal lesen. Ich weiß nicht, ob er es gelesen hat. Aber Türen suchen, ja. Sabine ist heute Morgen da. Ich freue mich und Sabine erzählt immer voll die Zeugnisse und die tollen Geschichten in unserem Hauskreis. Vielleicht kann man sie auch mal einladen in euren Hauskreis. Und Sabine erzählt auch mal gerne viel von ihrer Arbeit und ist ja auch schon ein bisschen älter als ich, hatte viel Erfahrung gesammelt und bin gespannt, was du uns heute zu Christsein im Job, zu deinen Erfahrungen sagst, was du vielleicht erlebt hast oder Gott im Beruf. Ja, Sabine, was hast du uns denn zu erzählen? Ich weiß es selbst nicht, was jetzt kommt. Ja, ich habe Roland gefragt, wie lange ich reden darf. Also ich habe echt total viel, aber ich versuche das so kurz zu fassen. Einmal zu Kolosser 3 wollte ich auch was sagen, dass wir als dem Herrn arbeiten sollen und nicht für Menschen. Und da habe ich zwei Sachen erlebt, weil wenn du in der Arbeit, auf der Arbeit bist, also man kommt immer so automatisch so in diesen Run rein, dass man dem Vorgesetzten gefallen will. Und das ist auch eine unheimlicher Druck. Jeder versucht es dem Chef recht zu machen und besonders gut zu sein. Und ich habe da zwei Sachen. Einmal als OP-Schwester gearbeitet. Also ich bin vom Erstberuf Krankenschwester und jetzt bin ich klinische Monitorin in der Forschung. Und ich habe im OP gearbeitet und wir haben einen neuen Chef gekriegt, der Frauen gehasst hat, der ganz schwierig war, der bei jeder OP andere Instrumente haben wollte. Also manchmal für eine kleine Hernie wollte er ein großes Bauchsieb haben. Und also man wusste nie, was kommt jetzt auf einen zu und was für Schikanen wieder. Und er hat auch gegen die Standards gearbeitet. Und man musste also unheimlich flexibel sein und also es war extrem anstrengend. Und ich habe dann mal assistiert und das war eine große OP, die hat 6 Stunden gedauert. Und wie gesagt, bei diesem Chef war das noch schwieriger, weil man nie wusste, was man alles brauchte. Also man hat dann fast 5 Tische vorbereitet, weil man nicht wusste, was er jetzt genau will. Und ich war völlig fertig. Und dann habe ich zum Herrn gesagt, Herr, also ich finde, ich habe auch mein Lob verdient. Ich mache hier so tolle Arbeit und nichts und immer nur Stress und immer nur Schikane. Also er hat das mit allen Kolleginnen gemacht. Und da hat Gott mich gefragt, für wen arbeitest du denn? Und dann fiel mir ein, okay, ich arbeite für diesen Mann und nicht für Gott. Und da habe ich echt zur Buße getan und gesagt, Gott, stimmt, wenn ich für dich arbeite, sieht die Sache ganz anders aus. Und dann in dem Moment, wo ich das innerlich gesagt habe, ich habe immer noch assistiert, Tupfer angereicht und so weiter, sagte der Chef zu mir, also Schwester Sabine, ich finde, Sie machen eine ausgezeichnete Arbeit. Und das war das erste Mal, dass überhaupt jemand gelobt hat und er hat auch nie wieder irgendjemand gelobt. Und dann, aber man kommt immer wieder so in dieses alte Fahrwasser rein und dann habe ich die neue Stelle, die ich jetzt habe, da sind meine Kollegen, sind alles Akademiker, sind alles junge Menschen, die so ganz anders mit diesen ganzen Tools da umgehen können als ich. Und ich habe da erst mit 50 angefangen und also die mit Excel und weiß ich, PowerPoint und sonstige Geschichten sind die total konform und ich nicht. Also für mich war das alles doppelt und dreifach lernen. Und dann habe ich eine Managerin gekriegt, die vom Charakter völlig anders ist als ich, die unheimlich Druck gemacht hat und also auch meinen Kollegen, aber bei mir war noch mehr Druck, weil ich ja noch doppelt so viel lernen musste wie die anderen. Und dieser Druck war für mich so schlimm, dass ich krank geworden bin. Ich habe ganz schlimme Hautkrankheit gekriegt, meine Hände, ganz tiefe Risse an den Füßen und dann wahnsinnige Rückenschmerzen und ich habe es kaum noch ausgehalten, aber ich wusste irgendwie, die Arbeit ist für mich. Und ich sehe Arbeitsstellen auch immer so als Charakterschulung, dass Gott mir zeigt, wie bin ich eigentlich drauf, wie ist mein Charakter und wo sind noch die Schwachpunkte. Und dann habe ich gedacht, gut Gott, ich gehe mit dir da jetzt durch, komme, was wolle. Und dann auf einmal war wieder so eine Situation, dass Gott mich gefragt hat, für wen arbeitest du denn? Als ich überhaupt nicht mehr konnte, ich war an so einem Punkt ganz unten. Und dann habe ich gemerkt, ich habe schon wieder für diese Managerin gearbeitet und nicht für Gott. Also, dass ich wirklich immer versucht habe, ihr alles recht zu machen. Was natürlich gut ist, wenn man gut arbeitet, aber was ist das Motiv? Und habe ich wieder Buße getan und sage, Gott, du bist mein Chef. Und merkte schon, wie ich so in so eine erste Entspannung reinkam, weil ich habe mir vorgestellt, was für ein Chef wäre Gott? Also, was ist das für ein Chef? Ist er streng? Ist er ungerecht? Ist er... überfordert er mich oder wie ist er? Und dann habe ich so gemerkt, so innerlich, was ist mein Gottesbild eigentlich? Habe daran auch nochmal so ein bisschen gearbeitet und nachgelesen und geforscht und gemerkt, dass Gott würde mich nie überfordern. Gott würde auch viel von mir fordern, weil er möchte ja, dass ich weiterkomme, aber er möchte nicht, dass ich gemobbt werde, dass ich ungerecht behandelt werde und so weiter. Okay, auf jeden Fall war das dann, das war total sensationell. Als ich das wieder mal erkannt hatte, habe ich einen neuen Manager bekommen. Also das ist immer ein Manager bei uns in der Firma, so jemand, der direkt für dich zuständig ist. Und dieser Typ, der war völlig locker. Also der hat immer gesagt, Sabine, mach mal und weiß ich und dies und jenes. Und als er mich benotet hat, wir werden immer halbjährlich benotet, hat er gesagt, Sabine, du bist besser als eins. Und das ist wirklich so zur Ehre Gottes, nicht weil ich so toll bin, ne? Und trotzdem, also immer, ich merke, wenn ich was erkannt habe im Herrn, das heißt noch lange nicht, dass ich da jetzt immer drin bin. Also man muss immer wachsam sein, weil ich komme dann immer wieder so in diesen Strudel der Welt, also die was ganz anderes will. Ich habe darf ich noch eins? Oder? Gut, und wie gesagt, ich bin auch bei Christen im Gesundheitswesen aktiv gewesen und da haben wir immer so jährliche Treffen. Und da haben so Christen erzählt, dass sie Gebetskreise auf der Arbeit gegründet haben und was das für sensationelle Ergebnisse hatte. Und von Stund an habe ich überlegt, okay, ich will auch Gebetskreise an der Arbeitsstelle. Und da war ich zu dem Zeitpunkt im OP und im OP war kein einziger Christ, nur ich. Und dann habe ich gedacht, okay, wie kann ich jetzt in diesem Krankenhaus Christen kennenlernen? Das ist unmöglich. Weil du bist da so abgeschlossen und triffst keinen. Dann habe ich echt gesagt, Gott, ich möchte hier einen Gebetskreis gründen und ich danke dir, dass du mir die Leute über den Weg schickst. Und dann hat Gott das gemacht, ganz übernatürlich. Im Fahrstuhl habe ich jemanden kennengelernt. Und was toll ist, der Chef von der Intensivstation und eine Schwester von der Intensivstation waren Christen. Und richtig brennende Christen und von unterschiedlichen Gemeinden. Wir waren jetzt aus drei verschiedenen Gemeinden und wir haben uns dann zusammengetan und haben angefangen zu beten für die Kollegen, für die Patienten. Und das war total klasse, weil die Patienten nach den OPs kamen auf die Intensivstation oft. Und wenn ich dann einen Patienten hatte, während ich operiert habe, habe ich für den gebetet. Und dann kam er in den Aufwachraum, dann in die Intensivstation und wurde wieder weiter bebetet. Und die Leute in der Intensivstation waren sehr kühn, die haben auch wirklich den Patienten Gebet angeboten und da haben sich auch welche bekehrt. Und das fand ich total stark. Und dann haben wir auch für die Kollegen gebetet. Und bei mir war es so auf der Arbeit, das war irgendwie, hatte ich mal Gelegenheit, mein Zeugnis zu geben. Das haben alle gehört, das hat eine Stunde gedauert ungefähr. Und da hat sich die ganze Kollegenschaft hat sich so in zwei Parteien geteilt. Die einen waren gegen mich, die anderen waren für mich. Und die gegen mich waren, das war richtig heftig. Die haben immer so ihre Späße gemacht und wie's ich. Und dann fing auch Mobbing an. Aber die, die für mich waren, die sind immer so zu mir gekommen mit Gebetsanliegen. Und einer, der auch gegen mich war, war der Chef in Anästhesist, der Chefarzt der Anästhesie. Und dann bekam er irgendwie so Burnout und Suizidgedanken. Und dann ist er zu mir gekommen und hat gesagt, Sabine, kannst du für mich beten? Oder ein Patient war total fast am Verbluten, also die OP war ganz schlecht, lief ganz schlecht, ich war in einem anderen Saal. Dann kam die Oberschwester, die mich eigentlich gemobbt hat, wie wild, zu mir und sagte, Sabine, nebenan ist das und das, du weißt ja jetzt, was du jetzt tun musst. Und also das war total stark und da war auch sehr viel Mobbing, wie gesagt, und dann habe ich gesagt, Gott, muss ich mir das als Christ, muss ich mir das gefallen lassen, dass die mich so behandeln, ne? Also die Chefin besonders hat gegen mich gearbeitet und da hat Gott gesagt, das ist dein verheißenes Land und du wirst die Riesen, die da drin sind, fressen und die werden süß wie Brot werden. Und ich habe dann gemerkt, dass Gott mich lehrt, dass ich so lerne in dieser Situation. Und dann habe ich angefangen, und klar, wenn dich jemand mobbt, dann willst du den verfluchen, dann willst du den fertig machen. Und dann hat Gott mir gezeigt, nein, mein Weg ist, dass du für den betest und dass du ihn segnest. Und das ist total schwer, wenn dich jemand wie das letzte Hempel behandelt und den dann zu segnen. Also es alles innerlich schreit dagegen. Und dann war so eine Situation, also zwei Frauen, die mich besonders auf dem Kieker hatten, die Chefin und ihre Freundin, ich habe dann nicht für die gebetet und dann habe ich gemerkt, wie die von dem Chef runtergemacht worden sind. Und das praktisch, also dass Gott sagt, ja, ich bin sein Augapfel, er liebt mich. Und wenn jemand mich angreift, dass es dem auch nicht gut geht. Und dann habe ich so angefangen, für die zu beten, dass es aufhört. Und der Chefin ging es so schlecht, dass die Suizidgedanken bekam. Und ich habe dann so richtig gesehen, ja, dass ich habe auch einen Auftrag für diese Menschen zu beten, auch wenn sie mich quälen. Und ja, das ist jetzt so mein Zeugnis. Achso, und dann bin ich da weg von dieser Arbeit, weil ich war jetzt auch noch auf anderen Arbeitsstellen. Also ich liebe es immer, was Neues kennenzulernen. Und das, egal wo ich war, habe ich versucht, immer einen Gebetskreis zu öffnen. Und das ist total irre, wenn man das macht, was da passiert. Weil Gott öffnet echt die Türen. Und bringt einen auch mit den Leuten zusammen. Also ich war dann in einer Forschungsgeschichte in der Charité und der Chef war gläubig, aber der hat auch keinen Gebetskreis gehabt und da waren auch ein paar gläubige Ärzte und dann haben wir auch angefangen zu beten und das hat sich dann internes Meeting genannt, wenn wir das im Outlook-Kalender rumgeschickt haben, das interne Meeting. Und da sind sensationelle Sachen passiert. Also es war so krass, dass mein Chef, der wurde richtig wild auf dieses Gebet, wenn das mal ausgefallen ist, der hat gesagt, Sabine, also wir müssen jetzt wieder beten, also das müssen wir unbedingt und so. Und da sind wirklich sensationelle Sachen passiert. Zu einem, wir sind in einem Institut und das sollte geschlossen werden. Und dann haben wir gebetet, dass wir da bleiben. Und unsere Arbeitsgruppe ist die einzige, die da jetzt noch ist. Alle anderen sind weg. Oder wir haben gebetet gegen Abtreibung in der Charité. Dann hat auf einmal der Chef der Gynäkologie hat so Vorträge gehalten über den Wert des Lebens. Und also es war total ermutigend. Oder auch so für Privatanliegen haben wir dann gebetet. Und ja, und dann bei Excel, wo ich jetzt arbeite, da habe ich auch gebetet, dass ich da Leute kennenlerne, die einen Gebetskreis wollen. Und dann hab ich mitgekriegt, dass Maria da arbeitet. Ich wusste gar nicht, dass sie da arbeitet. Also Maria hier und Wolko, ne? Und dann haben wir einen Gebetskreis angefangen, der ist jetzt aber zu Ende. Aber ich bin sicher, dass Gott mir wieder neue Leute über den Weg schickt. Danke, Sabine. An dieser Stelle vielleicht auch noch mal eine Werbung für unsere Live-Groups. Also am Sonntag hat man ja nicht so die Möglichkeit, über diese alltäglichen Sachen zu sprechen und es kommt ja manchmal so vor, so ein bisschen fern vom Alltag, vielleicht auch dieser Hügel halt. Und wir, also bei uns im Hauskreis, praktizieren das sehr stark, dass wir auch über den Alltag sprechen, dass wir viel auch erzählen, was wir erlebt haben in der Woche. Und das ist cool, wenn man dann erzählen kann, was man erlebt hat oder was schiefgelaufen ist oder wo man auch Probleme hat, Anfechtungen hat im Job, im Alltag und wird selber ermutigt von den Sachen, die man von den anderen erhört und beten kann. Also ganz toll, wenn du noch keinen Hauskreis hast, ist auch ziemlich gut für den Alltag, so als christliche Motivation. Wenn wir über Christsein im Job reden, kommen wir auch gar nicht so ganz darum hin, über Geld zu reden. Wir arbeiten ja, um Geld zu verdienen. Wir machen das ja nicht aus Lust und Dollerei arbeiten. Und ich habe überlegt, wir haben als Reset ja das Ziel, Menschen zu erreichen, Menschen von Jesus zu erzählen. Wir sind ja eine Gemeinde mit einer Vision und mit einer Mission, die Botschaft von Jesus Christus in dieser Stadt zu verkündigen, Menschen zu ermutigen, Menschen mit Gott bekannt zu machen. Und ich glaube, dass es in einem ganz engen Zusammenhang mit unserem Job steht. Wir haben viele Studenten unter uns und ihr studiert und ich habe überlegt, hey, cool, wenn ihr in 4, 5 Jahren fertig seid und ihr seid alles Akademiker, dann verdient ihr bestimmt auch richtig viel Geld, dann können wir gleich 3 Gemeinden auf einmal aufmachen. Nämlich für Gemeindegründung brauchen wir Geld. Und vielleicht ist es manchmal in unserer christlichen Welt so, der Job wird manchmal so unterschätzt, der Job ist ja nicht so wichtig, es geht nur um Gott. Ja, aber Gott ist im Job. Und Gott benutzt diese ganz natürlichen Mittel wie Geld, um sein Reich zu bauen. Und ich höre auch immer wieder so den Satz, ja, das Finanzen, das Gott wird schon versorgen. Und das stimmt ja auch, Gott versorgt. Aber wie denn? Durch unsere Treue im Job. Viele, viele Missionare werden von Tausenden von Menschen unterstützt, weil sie täglich ihrer vielleicht langweiligen Arbeit nachgehen und einen Teil ihres Geldes in das Reich Gottes geben. Das heißt, wenn du in deinem Job gut bist, Geld verdienst, steht in einem ganz engen Zusammenhang mit Gemeindegründung. Wenn wir neue Räume mieten wollen, irgendwo, dann müssen wir die Miete bezahlen, wir brauchen neue Stühle vielleicht, neues Equipment, Technik. Das heißt, dein Job ist auch irgendwo Reich Gottes und steht in diesem ganz engen Zusammenhang. Deswegen, denk nicht, Job ist nicht so wichtig, ich konzentriere mich jetzt nur auf die anderen Dinge, sondern sei treu in deinem Job. Und ich habe ein ganz großes Vorbild, das ist mein Schwiegervater. Einmal den netten Herrn hier, genau, das ist Armin aus Ratzeburg, mein Schwiegerpapa. Und ich möchte seine Geschichte erzählen, wie er Pastor geworden ist. Er hat früher in Ostfriesland gelebt, in Niedersachsen, und da hatte er eine Gebetszeit mit einem Freund, mit einem Pastor, und dieser Pastor sagte dann zu ihm, Armin, ich habe eine Vision für dich. Ich glaube, Gott hat etwas ganz Bestimmtes mit dir vor. Du sollst Gemeinde gründen in Ratzeburg. Okay, ich weiß nicht, wo Ratzeburg liegt, aber Armin hat nachgeguckt auf der Landkarte, okay, Ratzeburg, Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg, Lübeck. Und die Ältestenschaft hat gebetet und sie haben es bestätigt. Eigentlich hatte er zu der Zeit ein gutes Jobangebot, wollte nach Bethel ziehen. Aber Armin war treu, gehorsam und ist nach Ratzeburg gezogen. Und was hat er gemacht? Er hat eine Familie gegründet und 7 gesunde Kinder hervorgebracht. Meine Frau sitzt da drüben. Und wisst ihr, was er getan hat? Und das finde ich so erstaunlich. Er hat 17 Jahre lang als Krankenpfleger in Ratzeburg gearbeitet. Und es gab noch keine Gemeinde. Er ist ganz normal zur Baptistengemeinde gegangen, hat sich um seine Familie gekümmert. Er war in seinem Job, er war treu, gehorsam, hat seine Familie versorgt. Und jetzt vor 8 Jahren ist die Gemeinde entstanden aus einem kleinen Hauskreis. Eine ganz dynamische, charismatische, tolle Gemeinde in Ratzeburg. Ich bin gerne da, wenn wir mal da sind. Und er war treu in seinem Job und er ist gegangen und er hat nichts gesehen und irgendwann wurde eine Gemeinde gegründet. Und warum er noch ein Vorbild für mich ist, er ist Pastor, aber in der Woche ist er vollberuflich tätig als vom Gericht bestellter Sozialarbeiter, verdient sein Geld, leitet aber gleichzeitig eine Gemeinde. Kann kaum jemand von uns, aber er kann sich das zeitlich so einrichten und handeln, dass er also eigentlich Pastor ist und gleichzeitig aber auch sein Geld verdient. Und da sind viele in der Gemeinde, die mithelfen. Ein ganz großes Team. Auch die Kinder machen da selber mit. Und das ist für mich eine Ermutigung, wie man wirklich Reich Gottes und Beruf auch miteinander verschmelzen kann. Das ist nicht immer leicht, aber es ist möglich. Und für mich gibt es da ein Geheimnis, 2 Schlüsselworte. Und die heißen Treue und Gehorsam. Dass wirklich, das glaube ich, ein Geheimnis von Gott ist, wo wir seinen Segen erfahren. Dass wir einfach treu sind in dem, was wir tun. Dass du treu bist in deinem Studium, dass du diesen Weg gehst. Und natürlich haben wir manchmal Visionen. Wir wollen für Gott was tun. Wir wollen am liebsten die Gemeinde blühen sehen. Wir wollen Menschen erreichen. Derbste Zeugnisse erleben, aber manchmal ist der Alltag auch langweilig und dann kommt pow, irgendwann so das Licht Gottes hinein und es entstehen Dinge und es sprießt auf. Gott hat uns zwei Aufträge gegeben. Der eine aus dem Alten Testament, da sagt Gott zu uns, herrschet über die Welt. 1. Mose 1, Vers 28. Und Gott segnete sie und Gott sprach zu ihnen, seid fruchtbar und vermehrt euch und füllt die Erde und macht sie euch untertan und herrscht über die Fische des Meeres und über die Vögel des Himmels und über alle Tiere, die sich auf der Erde regen. Ich interpretiere das jetzt mal als arbeiten, produzieren, herstellen, verwalten. Ein Auftrag, arbeitet in dieser Welt. Aber im Neuen Testament dann auch der Auftrag, mache zu Jüngern. Geht nun hin und macht alle Nationen zu Jüngern und tauft sie auf den Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. So sind wir nun Gesandte an Christi Stadt, in dem Gott gleichsam durch uns ermahnt. Wir bitten für Christus, lasst euch versöhnen mit Gott. Und dazu möchte ich uns und möchte Gott uns heute Morgen ermutigen, dass wir unseren Job und das Reich Gottes, unsere Arbeit und das Reich Gottes miteinander verschmelzen lassen. Mein dritter, letzter Gedanke: Jesus lieben für immer und überall. Keine Panik, ist nur eine halbe Seite. Ist kein richtiger Punkt mehr. Aber ich möchte jetzt in diesem Gedanken einfach zusammenfassen oder zusammenschließen, worauf es ankommt, was wir in den letzten vier Sonntagen, letzten drei und heute eins, plus, ja, vier Sonntage besprochen haben. Berufen zum Alltag. Es geht immer um Jesus. Jesus zu lieben. Wenn ich meine Frau liebe, dann tue ich das 24 Stunden am Tag. Unabhängig von dem Ort, wo ich bin, ob ich zu Hause bin, mit ihr auf dem Sofa sitze oder ob ich im Job bin und irgendwie stressig bin und voll die Gedanken woanders habe. Aber grundsätzlich, diese Liebe ist da. Und das als Vergleich mit Jesus, grundsätzlich, ja, heute haben wir Sonntag, heute sind wir zusammengekommen, heute erleben wir Gott im Gottesdienst, die Gemeinschaft, das tut uns gut als Christen, das ist wichtig. Aber Gott wird auch morgen da sein, am Montag und am Dienstag. Und er wird mit uns gehen. Gott ist genial. Gott will dabei sein in deinem Leben. Er will Anteil haben, weil er uns so liebt. Gott ist der Gott des Alls und gleichzeitig der Gott des Alltags. Und wenn du vielleicht mal in dein Telefonbuch guckst, ich weiß, die Handys sind aus, aber da stehen so viele Namen. Namen, die ich gar nicht kenne. Namen, die kein Pastor jemals lesen wird. Du hast mit Menschen zu tun, mit denen wir alle nicht zu tun haben. Mit denen Jim nicht zu tun hat, mit denen ich nicht zu tun habe, keiner von uns. Und nur du hast die Möglichkeit, dein Christsein bei diesen Leuten zu leben, ihnen von Jesus zu erzählen. Jesus möchte auch diese Menschen erreichen. Jesus möchte auch diese Menschen heilen, in diese wunderbare Botschaft bringen. Werde kreativ, das als Ermutigung für diese Woche. Geh mit Gott in diese Woche, auch wenn morgen vielleicht wieder richtig heftige Herausforderungen kommen. Bei mir sieht es nicht anders aus, kann ich euch versprechen. Mit Gott anzugehen diese Woche. Lücken zu finden, Türen zu finden. Das ist Gottes Anliegen für dieses Thema, für diese Predigtserie, Berufen zum Alltag. Gott sagt uns in Johannes 3, denn so hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der in ihn glaubt, nicht verloren gehe. Das ist der Kern der Botschaft. Das ist auch der Kern des Berufenseins zum Alltag, dass Gott Menschen liebt. Gott liebt den Alltag, weil du da bist. Lass uns dafür beten, kreativ zu werden, offene Türen zu finden, zu entdecken, mit Menschen ins Gespräch zu kommen. Ich habe wirklich bei der Vorbereitung von der Predigt gemerkt, dass ich oftmals gar keinen Sinn dafür habe, dass da Türen sind, die ich aber nicht öffne, weil ich vielleicht schnell Feierabend möchte, schnell nach Hause fahren möchte oder keinen Sinn dafür habe, weil mir andere Dinge wichtig sind. Gott möchte uns nutzen, möchte unsere Hände und Füße benutzen, in dieser Stadt zu wirken. Und dazu segne er uns. Amen.